Hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe 4 Ecken 2 Elfer. Und dies ist selbstverständlich, wie es auch anders sein sollte, in der Transferperiodenzeit, wenn man es auch irgendwie so nennt, eine Transfer-News-Ausgabe. Pocho, ich grüße Sie recht herzlich. Schönen guten Tag. Ja. Und ja, wir haben natürlich im Rahmen unserer Transfer-News wieder das ein oder andere Gossip-Thema aufgegriffen. Fixe Transfers, das soll alles heute unser Thema sein. Ricky kann heute leider nicht mit dabei sein, der ist im Kino. Und ja, das hat er sich auch mal verdient, ne? Schön im klimatisierten Cinema zu sitzen. Das ist auch wirklich schöner, als hier wirklich schweißtreibende Arbeit zu verrichten. Und das Leitmedium der Fußball-Podcast-Welt rauszuhauen. Ja, und ich mach's nur in Boxershorts. Hm. Gut, dann ein Glück, dass wir das dann jetzt auch wissen, ja. Ja, man muss ja mal ein bisschen Zucker, ne? Und ach, komm, vergiss es. Ja, müssen wir mal gucken, ob das dann eventuell, wenn man das noch ausschmückt, dann besser wird. Müssen wir dann eventuell dann nochmal nachgucken. Okay, ja. Wir haben das ein oder andere Thema vom internationalen Markt, selbstverständlich aus Europa und aber natürlich aus der Bundesliga, da speziell der HSV, der ja jetzt mal richtig zum Angriff bläst. Ich glaube, alle HSV-Fans, die frohlocken jetzt schon, vor allen Dingen, wenn sie das Testspiel jetzt schon verfolgen. Ich habe es gerade ein bisschen auf Twitter verfolgt und da führen sie schon wieder 2-0. Diese Hamburger, ich glaube, die werden Meister. Da weht ein steifer Wind. Worden, ne? Ich weiß nicht, also die sind natürlich sehr aktiv auf dem Transfermarkt im Moment, scheinbar auch jetzt an Mustafi interessiert und so weiter, aber es war ja auch nicht die Qualität der Mannschaft per se an Einzelspielern, sondern so wie sie zusammengespielt haben im letzten Jahr, was die Mannschaft kaputt gemacht hat, meiner Meinung nach. Und ob man das dann mit irgendwelchen Supertransfers, dann, die man gerade durch ein paar kühne Millionen bekommen hat, dann umbiegen kann, möchte ich erst bewiesen bekommen. Ja, und da ist natürlich das aktuellste und heißeste und größte Thema Nikolai Müller, der ja heute oder vor kurzem, vor einer Stunde oder zwei in Hamburg gelandet ist zum Medizincheck. Und ja, da ist es ja natürlich so ein bisschen kurios, dass heute der Herr Slomka in einem SSN-Interview gesagt hat, dass er schon länger mit dem Burschen irgendwie im SMS und Telefonkontakt ist, was ich ein bisschen krude finde, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Trainer großartig immer Kontakte mit anderen Spielern pflegen. Die beiden haben ja noch nie zusammengearbeitet, ne? Ja, besonders so, auch, wenn er noch unter Vertrag ist bei einem anderen Verein, ist das doch irgendwo sehr, sehr seltsam. Alles. Ich kann ja verstehen, wenn irgendein Spieler dann wegwechselt oder der Trainer weggeht und da noch so eine Art Mentorenverhältnis besteht. Das ist völlig okay, das kann ich auch verstehen, aber das fand ich ein bisschen merkwürdig, das Interview von Slomka. Und ja, Nikolai Müller für 4,5 Millionen Euro und so ein bisschen unter Transfermarktwert verkauft, was man so liest. Sein aktueller Wert ja wohl bei 7 Millionen Euro. Und ja, der Herr Heidel, der Manager von den Mainzern, hat ja schon gesagt, dass da jetzt endlich mal die ganzen Parteien zu Potte kommen sollen. Und der Transfer wurde dann auch relativ schnell heute mit den Kühne-Millionen unter Dach und Fach gebracht. 17 Millionen Euro hat der Herr Kühne heute mal locker gemacht. Das sind inkludiert mit den 8 Millionen von Herrn van der Vaart 25 Millionen Euro, die er mal so kurz in den Verein gepumpt hat. Das ist schon mal eine Ansage. Und ja, was meinst du denn? Wird Nikolai Müller die Hamburger so richtig in neue Sphären bringen? Das ist ein relativ kreativer und ja, dynamischer Offensivspieler ist und natürlich auch ein torgefährlicher Offensivspieler ist, gar keine Frage. Aber so der große Knaller, finde ich, ist das jetzt nicht so, dass jetzt alle Hamburger denken, Alter, next big thing, jetzt das ist der absolute Gamechanger jetzt für uns. Also das finde ich jetzt nicht so. Wie sieht das bei dir aus? Ich finde es alles ein bisschen seltsam, dass natürlich im Moment solche Spieler wie Nikolai Müller irgendwo als Messias dargestellt werden in Hamburg, ist klar, weil die haben natürlich im letzten Jahr sehr, sehr gelitten. Und wenn man sehr gelitten hat, dann hält man sich sozusagen an jedem Strohhalm fest. Es ist sicherlich nicht so, dass Nikolai Müller besonders eben am Anfang der letzten Saison sehr, sehr überzeugt hat. Und auch sicher eine Verstärkung für den HSV wäre, weil da vorne ist ja nicht so viel, außer Lasogga halt. Aber ob das jetzt der Heilsbringer ist und die Hamburger wieder auf internationale Wettbewerbe und so weiter schielen lässt, wie sie ja wahrscheinlich bald konkurrieren würden, wage ich noch zu bezweifeln. Ja, da soll ja noch mehr folgen. Felipe Santana wird da ja noch gehandelt und ja, also grundsätzlich für den HSV ist das wirklich ein guter Transfer mit Nikolai Müllerkamp. Ist natürlich ein deutscher junger Spieler mit Perspektive auf die Nationalmannschaft. Hat ja, glaube ich, auch schon ein oder zwei Länderspiele gemacht, ne? Ja, eins meine ich auf jeden Fall. Ja, und ist ein guter Transfer, ohne Frage. Ich möchte noch gar nicht irgendwie madig reden oder so, aber der eine, der macht das jetzt, der dreht das ganze Ding jetzt meiner Meinung nach nicht komplett. Sie haben ja dann noch diesen anderen Burschen verpflichtet, der gerade in dem Testspiel sein Debüt gibt. Der soll wohl nicht schlecht sein. Und ja, dann Felipe Santana, der bei den Dortmundern so ein bisschen vom Hof gejagt wurde, den ich da eigentlich ganz gut fand. Ich fand, das ist immer so ein guter, ja, dritter oder vierter Innenverteidiger gewesen, der immer seine Leistung gebracht hat, wenn man ihn denn brauchte. Gut, er hat dann gesagt, ich gehe dann weg, weil ich hier nicht Stammspieler werde. Kann ich auch verstehen, den Move. Dann zu Schalke. Der Move oder der Wechsel zu Schalke natürlich ein bisschen fragwürdig. Haben natürlich schon andere gemacht, ist mir klar, aber dort überhaupt nicht Fuß gefasst und da ja nun bei einem schwächeren Club auch nur Ergänzungsspieler. Der soll da jetzt also in der wackeligen Innenverteidigung bei den Hamburgern das Ruder rumreißen. Ich weiß nicht, den Felipe Santana, den würde ich jetzt nicht unbedingt holen. Felipe Santana ist an sich oder lebt von seiner Statur beziehungsweise seinen impulsanten Erscheinen irgendwie. Nur war es besonders in den letzten zwei Jahren irgendwie so, dass er sehr oft auch sehr unglücklich gewirkt hat. Und ja, genau so eine Figur dann in eine Mannschaft integrieren zu wollen, die im letzten Jahr die letzten fünf Spiele verloren hat und sich mit zwei Unentschieden in der Liga gehalten hat, ob das der wirkliche Backup ist, ist natürlich schwierig, aber auch da kann man sich natürlich eines Besseren belehren lassen. Ja. Kann natürlich funktionieren, so ist das nicht. Ja, absolut, aber ich bin gerade hier bei Transfermarkt mal auf seinem Profil, 3,5 Millionen Euro Marktwert. Ja, natürlich, preislich ist das ein Ding, den du machen kannst, 28 Jahre alt, also ein gestandener Bundesligaspieler, aber ich weiß nicht, ist das wirklich der Weg, den der HSV trotz dieser großen kühnen Millionen einschlagen will, leicht alternde Bundesligaspieler zu holen, die irgendwie so richtig zu zünden nicht mehr scheinen, also das heißt, der leicht alternde, also das ist ja bei beiden, bei Nikolai Müller und bei Santana nicht der Fall, aber das sind zwei Spieler halt, wo ich mir denke, ja, okay, die bringen dich nicht unbedingt aufs nächste Level. Müller schon eher als Santana, aber ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass man da dann doch so uninspirierte Transfers auf die Beine stellt. Ich lese übrigens gerade, Valencia bestätigt Mustafi Interesse. Das habe ich nämlich vor kurzem, vor einer halben Stunde oder so, auch schon gelesen, dass Valencia wohl bei Genua schon angeklopft hat, aber richtig angeklopft hat, also da auch schon mit einem Preis gewedelt hat. Also das sieht wohl stark aus. Nur VfL Wolfsburg ist auch noch mit dran. Valencia und der VfL Wolfsburg, jetzt die großen Favoriten für einen Mustafi-Wechsel. Warum nicht, oder? Ja, eben. Also er ist angeblich ja laut SSNHD sehr, sehr begehrt. Ich habe da irgendwas von 13 angeboten mal zwischendurch. Ja, und da war auch HSV, was totaler Bullshit ist. Ja. Ich meine, irgendeine Putzfrau bei Hannover 96 hat auch schon mal gesagt, Mustafi wäre cool bei 96 zu spielen. Ja, okay. Weißt du so, also Ablöse, ich denke mal, wir können ja mal gucken, was der kostet, der Bursche, aber ich denke mal schon, da musst du deine 11 Millionen schon mal, genau. 7 Millionen, na, ja, ich glaube. Plus ja, Weltmeisterbonus und sowas muss man jetzt auch. Ja, weiß ich nicht, hat er ganz schön scheiße gespielt, aber er ist trotzdem Weltmeister, ist ja scheiße, ja, aber ich glaub, scheiße er, gespielt hat. Nee, weiß ich nicht. Ja, aber das kannst du dir schon in die Vita schreiben. Du warst ja dann Teil des Teams. Oder? Ja, definitiv, aber der hat ja, glaube ich, noch Vertrag relativ bis 2016. Also siehst du, da musst du da noch den rauskaufen. Also da musst du mit Sicherheit 10 Flocken hinknallen. Also ich finde das ein schönes Ding. Valencia, da wäre er ja dann der Ersatz für Jeremy Dingsbums. Wie heißt er, der zu Barcelona gewechselt ist? Pocho? Jeremy? Ich weiß auch, dass er zu Barcelona gewechselt ist. Jeremy Mathieu? Das kann sein, ja. Das kann sein, ne? Da wäre er dann der Ersatz. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, das wäre der nächstgrößere Schritt für Mustafi und da kann er sich dann so ein bisschen profilieren. Ich glaube, in Genua, da ist dann auch die Fahnenstange erreicht. Also ein schönes Ding, gerade mal hier reingeflattert und auch in Wolfsburg. Schön, wäre schön, ihn, glaube ich, in der Bundesliga zu sehen, aber ich möchte halt nicht, dass so ein sympathischer Spieler, der mir auch bei der Arrival der Nationalmannschaft sehr gut gefallen hat, weiß nicht, wünsche ich nicht, dass der, oder will ich nicht, dass der bei so einem Club wie Wolfsburg spielt. Dann lieber Valencia. Schön international. Schön, weiß nicht, Euroleague oder wo die dann rumspielen. Fände ich nicht schlecht. Aber zurück zum HSV. Santana, Müller. Müller fix, scheint so. Und Santana, ja, weiß ich nicht. Sieht wohl danach aus, dass es diese Richtung einschlägt. Aber müssen wir mal gucken. Was war da noch beim HSV? Das war's, glaube ich. Das waren die Gerüchte erstmal um den HSV, ne? Naja, beim HSV sind ja wahrscheinlich immer noch irgendwo ein paar Chelsea-Spieler in der Hinterhand, die jedenfalls noch kommen können. Naja, der Dings ist doch weg, der Manager, der. Ja, ja, klar, der scheint ja jetzt bei Stuttgart langsam anzuheuern. Da kommen ja jetzt die Chelsea-Talente hin. Obwohl ich darf ja als Gladbacher auch nicht zu viel schreien mit. Ja, Hazard, aber der Torgan ist eine Pfeife, da brauchst du keine. Ja, aber hat ja ein Tor geschossen im Testspiel. Ja, ja, klar. Ja nicht, im Testspiel gegen Wacker Ulm. Ja, Wacker, Ulm, Hoch, Neustadt. Ja, also, Baccio, finde ich wirklich schön, dass du da noch so zu hypen bist. Ja, ne? Ja, schön, Baccio hat auch ein Tor geschossen. Nicht ja, gut. Ja, ja. Meinst du, er wird Torschützenkönig in der Bundesliga? Ja, ich kann ja nicht in die Zukunft blicken, aber ich denke nicht. Dann gibt es, ich habe es heute in den Firkenswerber News schon mal leicht angerissen, einen Transfer, den ich persönlich nicht ganz verstehen kann. Papadopoulos wechselt für ein Jahr nach Leverkusen. Natürlich, du hast ihn von der Gehaltsliste, er verdient 3 Millionen Euro, habe ich bei SSN gehört. Im Jahr ist natürlich eine Ansage für einen Nicht-Stammspieler bei Schalke 04. Ist allerdings der unfassbarste direkte Kontrahent, den du dir vorstellen kannst. Ich glaube, es gibt keine direkteren Kontrahenten tabellarisch als Leverkusen und Schalke. Genau. Bayern und Dortmund eventuell noch. Aber die beiden sind für mich immer die erste Garnitur, wenn es hinter Bayern und Dortmund irgendwie die Plätze zu verteilen gibt. Und da finde ich es wirklich schon merkwürdig, dass man potenziell einen wirklich phänomenalen Innenverteidiger abgibt, der natürlich aktuell auf Schalke da nicht mehr die erste Garnitur ist, aber als der noch in seiner Topform war vor 2 Jahren vor seiner Kniegeschichte, war der Typ so unglaublich stark. Da wundert es mich dann schon und ja, jetzt haben sie neben Emir Spahic endlich mal einen zweiten guten Innenverteidiger, potenziellen zweiten guten Innenverteidiger, die Leverkusener. Also das sieht relativ solide aus, was die Leverkusener da jetzt als Mannschaft aufstellen können. Die Champions-League-Quali-Auslosung, wann war die? Freitag 12 Uhr, ne? Ja, ich glaube schon. Da bin ich mal gespannt. Es waren nur so 1-2 Gegner im Aufgebot. Könnt ihr euch nochmal anhören bei den News von heute, wer da nochmal alles im Aufgebot war. Hatte ich drin heute in der Sendung, aber es war nicht angsteinflößend. Wer war denn da der Gefährlichste nochmal? Wo kommt Travi Martinez her? Atletico. Bilbao, genau, stimmt. Das war so, wo ich mir denke, ah, okay, das könnte eher ein bisschen unangenehmer werden. Aber ansonsten sollte man das eigentlich schaffen? Was meinst du, Papadopoulos? Ist das für ihn ein Schritt, wo du denkst, ah, okay, da kann er endlich Spielzeit schaufeln oder eher nicht? Ich meine, es ist ja auch ein Top-Verein, ne? Ich habe diesen ganzen Wechsel beziehungsweise dieses Leihgeschäft, genau wie du, auch nicht so ganz verstanden, weil es ist schon irgendwo ein bisschen grotesk, seinen Spieler an einen Verein abzugeben, der direkt sozusagen um 1-2 Positionen mitspielt. Anders wäre es jetzt gewesen, wenn man ihn A ins Ausland verliehen hätte für ein Jahr oder B zu einem Verein, der vielleicht nicht in diesen um die Plätze 1-4 spielt. Sicher ist dieses Argument mit der Gehaltssache ein gutes, das kann man bestimmt anbringen, aber ich kann mich halt an Schalke erinnern, die auch Papadopoulos immer sehr, sehr stark gelobt haben und ihn jetzt so für ein Jahr einfach mal so abzuschieben wie, na, eigentlich brauchen wir dich nicht, also hau mal ab. Finde ich für den Spieler mental nicht so gut, auch wenn er natürlich sich jetzt hinstellt wie das Honigkuchenpferd, das sich hat freut. Sich ja gleich verletzt heute im Training, hast du das gesehen? Ja, habe ich gesehen. Und dass sich freut, bei Leverkusen zu spielen. Es ist mit Sicherheit keine... Überhaupt nicht. Bitte? Entschuldigung. Bin überhaupt nicht schadenfroh. Ja, aber das Schöne an schadenfroh sein ist ja, dass es das nur in Deutschland gibt. Wir sind hier die Einzigen, die dafür ein Wort haben. Aber jetzt nochmal auf Papadopoulos zurückzukommen. Es ist sicherlich kein Rückschritt für ihn. Nein. Weil er ja genau in der gleichen Sphäre sozusagen spielt in der Bundesliga. Sagen wir nämlich um die Plätze 2 bis 5, sage ich mal. Und daher ist es kein Rückschritt, aber es ist halt so ein Geschmäckle dabei, weil ich nicht ganz verstehe, warum Schalke ihn abgibt. Ich verstehe aber auch auf der anderen Seite nicht, warum Leverkusen ihn holt. Na, dass Schalke ihn abgibt, das verstehe ich total, weil sie haben mit ihm eine absolute Waffe, der aber irgendwie nicht so richtig in Tritt kommt, weil du kannst ihn halt nicht jetzt in Pflichtspielen in der Saison oder so, kannst du ihn halt schwer aufbauen so. Und ich kann verstehen, dass man ihn ausleiht, aber dass man ihn zu Leverkusen ausleiht, zu dem absoluten direkten Kontrahenten, das verstehe ich nicht ganz. Hätten sie ihn meinetwegen nach Stuttgart oder so abgegeben für ein Jahr. Genau. Ich sage, hey, warum nicht? Aber gut. Das ist natürlich auch die bestmögliche kompetitive Situation für Papadopoulos, um wieder auf den Damm zu kommen. Also, ja, ich finde es... Finde es ein bisschen schwierig. Ich bin hier gerade auf Transfermarkt. Stimmt, Vidic, ja. Ich bin hier gerade einer heißen Fährte auf der Spur, Pacho. Schnitzeljagd, ja. Schnitzeljagd. Und zwar, um das mal kurz einzuwerfen, rüstet Inter Mailand so richtig muckelig auf. Mit Nemanja Vidic haben sie einen Spieler geholt, den ich ja immer geil fand, weißt du? Bei Manchester, meinetwegen, wenn ich den Ball nicht kriege, aber den Unterschenkel, den breche ich dir noch. So, nach dem Motto. Ja, da muss ich immer an Andrzej Uskowiak aus Gladbach denken. Ne? So. Kannst dich an das Foul erinnern, ja? Ja, das hat er mit, sowas hat, so ein explizites Ding, um das mal so zu nennen, hat Nemanja, soweit ich weiß, nicht gebracht, aber vom Spielstil kommt das schon gleich. Aber jetzt sieht es auch danach aus, dass Dani Alves zu Inter wechselt. Na, schau mal an. Inter ist immer für mich ein Verein gewesen. Ich habe mit der italienischen Liga nicht so viel am Hut. Weißt du, warum die Inter Mailand heißen? Wahrscheinlich genau, warum die Mets Metza heißen. Warum heißen die Mets Metz? Weil es von Metropolitan kommt. Ja, stimmt. Da, also es gab halt den AC Milan. Ja, klar. Und da durften halt nur Italiener spielen. Mhm. Und dann international Milan, da durften alle international. Genau, dann haben sich viele Ausländer gedacht, die in Mailand gelebt haben, ey, behindert oder was? Mhm. Machen wir einen eigenen Club. Und das war dann die Geburtsstunde von Inter Mailand. Also ist sozusagen Inter Mailand ein ethnischer Verein. Der ethnische. Ja, das geht jetzt auch zu weit. Nein, aber Inter Mailand war für mich immer, hat irgendwo immer so ein bisschen unglaubliche Klasse dargestellt. Mhm. Natürlich ist der AC Milan irgendwo diese Königin, die über allem thront. Ja, weil die auch, glaube ich, ja 1899 oder so gegründet worden sind. Wahrscheinlich auch ein bisschen länger als die anderen. Bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich auch nicht sagen. Kann man bei Wikipedia aber sicher nachgucken. Mit Sicherheit. Tue ich aber nicht, weil ich ja einfach so Ursula Meng rede, wie man hier bei uns aus der Gegend sagt. Und das habe ich jetzt letzte Woche gemerkt, dass das hier in Hannoveraner Breitengraden nicht so verbreitet ist, Ursula Meng. Nee? Nee. Kennt man so nicht. Nee, aber Inter Mailand hatte für mich immer so ein bisschen Klasse und eine gute Ausstrahlung. Und das haben sie in den letzten Jahren ein bisschen vermissen lassen. Und vielleicht hat das auch immer noch was bei mir damit zu tun, dass sehr viele Deutsche da nach der WM 90 gespielt haben und ich auch immer diese Farbkombination Schwarz-Blau bei Fußballtrikots sehr interessant fand. Aber es ist irgendwo so, dass Inter Mailand jetzt anscheinend wieder eben zu altem Glanz zurückfinden will und das würde ich gerne beobachten. Ja, ja, klar, waren ja lange die erste Geige, haben sich immer so abgebettelt mit AC Mailand dann abgeschmiert in die Bedeutungslosigkeit und ja, jetzt sind sie der Serienmeister, sagt man, glaube ich, ne? Ja, das musst du mir sagen, du bist als Fan, nicht ich. Ich guck, italienische Liga gibt's ja leider bei Sky nicht. Ja, aber Juventus wird da hinterher öfters. Juventus Turin jetzt seit ja so 3 Jahren. Ja. Sind da das Maß aller Dinge und ja, aber was mit AC Mailand so los ist, Ja, also AC Mailand entwickelt der AC Mailand, wie man ja dann sagt, glaube ich, entwickelt sich irgendwo zu einer grauen Maus in der italienischen Liga mit Topspielern. Es ist ja nicht so, dass sie keine schlechten Spieler haben. Es ist ja auch nicht so, dass sie einen schlechten Klang in ihrem Namen haben. Aber sie erreichen einfach nichts mehr. Ne? Ja. Ich bin hier gerade mal auf der Transfermarktseite, weil ich da nämlich gar keinen mehr wirklich kenne. Ja, auch wenn ich lese, ne? Kenne ich immer noch keinen. Außer diesen Honda, den sie da aus Russland geholt haben. Mhm. Isien spielt da, hat nur noch einen Marktwert von 2,5 Millionen. What? Die Milan nie retten. Die Milan nie retten. Ja, so nennt man sie, glaube ich. Ja. So nennen sie sich auch selber. So nennen sie sich selber. So, dann zum VfB Stuttgart, ne? Also Ricky ist ja schon der erste Knaller gekommen jetzt, ne? Ja, jetzt heute, also mehr als ein Knaller. Ja. Also der Ein-Jahres-Rakete, ne? Der Ein-Jahres-Knaller nenne ich ihn mal. Mhm. Was ist jetzt hier los eigentlich? Hier ist mega Unwetter. Mhm. Ricky ja leider heute nicht mit am Start. Es ist fast schon Blasphemie. Heute kommt der Mega-Knaller, der Ein-Jahres-Knaller. Und zwar ist Romeo gekommen, den ich nicht kenne. Aber alleine der Name. Auch nicht verwunderlich, denn der kommt vom FC Chelsea. Dann sollte ich ihn ja eigentlich kennen, weil ich verfolge ja nun doch mehr als ausführlich die Premier League. Aber er spielt bei Valencia. Und wie du weißt, Primera Division, Real Madrid und Barcelona, da bin ich ja einfach. Ein Trüffelschwein bin ich da ja, ne? Ja, da pickst du dir sozusagen die Filetstücke raus, ne? Da bin ich das Filetstück, der Filet-Fan bin ich da. Mm-hmm. Ja, und defensive Mittelfeld-Verstärkung, so ein bisschen der Ersatz für Rani Khedira, der ja jetzt auch gespielt hat, glaube ich, ne? Für RB Leipzig, 0-0 beim Eröffnungsspiel. Ja. Es war nichts los im Stadion. Ja, was erwartest du denn? Ja, weiß ich nicht. Wir Euphorie. Also, wir sind ja sozusagen der verbriefte Podcast der Retortenvereine. Ja. Ne? Also, wenn einer Retortenvereine schlecht redet, dann wir. Dann sieht's aus. Und ich sag mal, RB Leipzig ist ja, und es tut mir für die Fans einfach auch ein bisschen leid, weil sie konnten ja wahrscheinlich auch nichts dafür, dass es da alles so aufgekauft worden ist und so weiter. Aber das ist doch nun wirklich die Schablone eines Retortenvereins. Und wenn ich dann schon diese Aktion von Marvin Kompea sehe, der ja dahin gewechselt ist, jetzt gestern, glaube ich, war die Unterschrift oder so, und dann zu sagen, ich möchte an diesem, und jetzt ganz fette Ausführungszeichen, Pfeile drauf und so weiter, Projekt, ich möchte an gesagt, diesem ja. Projekt. Ja, er hat es gesagt. Ja, und wenn man das schon so nennt, das sind genau die Leute, die wahrscheinlich dann auch alle anderen Sachen als Projekt bezeichnen. Unsere Ehe, wenn sie dann verheiratet sind, ist eher als Projekt zu sehen. Und tut mir schrecklich leid, da kann ich einfach nicht mithalten, weil dann andererseits natürlich haben sie sich sportlich qualifiziert. Das kann man ja schon so sagen. Aber wenn man in der zweiten Liga anfängt, Spieler für 9 Millionen zu verpflichten, dann merkt man doch, dass da irgendwas nicht mit fairen Mitteln abläuft. Na, darum geht's ja nicht. Naja, also, gut, im Fußball geht's auch noch immer ein bisschen um Fairness, meiner Meinung nach. Ja, und, dass dann irgendein Verein, nur weil er einen tollen Sponsor hat, auf einmal so viel machen kann. Ich weiß nicht. Aber wir sollten ruhig Red Bull Leipzig sagen, weil damit werden sie ja noch mal ein bisschen geschasst. Das dürfen sie ja selber nicht mehr sagen. Ja, ich habe schon wieder leichte Sympathien gegenüber Red Bull Leipzig, weil so viele Leute sich darüber aufregen, dass es mich freut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber es ist natürlich genau die Reinkarnation des Retortenvereins, die wir halt mit der TSG Hoffenheim und auch dem VfL Wolfsburg so ja in der Bundesliga sehen. Und wenn sie so weitermachen, jetzt gut, das Ergebnis am ersten Spieltag hat nicht so wirklich gestimmt, aber wenn sie so weitermachen, so viel Geld zu investieren und auch so professionell an die Sache ranzugehen, wie sie das tun, das kann man ja nicht leugnen, dann sehen wir RB Leipzig auch bald in der ersten Bundesliga. Ich denke auch, dass das jetzt schon sehr, sehr bald der Fall sein wird. Aber nochmal dazu zurückzukommen. Ich war wirklich überrascht, dass so extremst wenig im Stadion los war, weil sofern ich das noch richtig im Kopf habe, gäbe es ja dem Verein gar nicht mehr, wenn Red Bull da nicht gekommen wäre. Ja. Und gesagt hätte, komm, bevor hier nichts mehr, kein Fußball mehr richtig stattfindet in Leipzig, machen wir halt Rasenball, Red Bull, Leipzig, bumm. Und da würde ich sagen, Nehme ich, als Leipziger. Weißt du, bevor ich hier gar keinen Top-Fußball mehr habe, oder wahrscheinlich ist er ja jetzt topper denn je, ich würde da das, die Bude einrennen. Alter, wenn ich so ausgehungert, ausgemergelt wäre, gerade in Ostdeutschland, wo es ja wirklich nicht wirklich viele großartige Clubs gibt, auch wenn es da Retorte ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass die eigenen Fans so ritterlich sind und sagen, ja, das ist so dermaßen Retorte, da gehe ich nicht hin. Aber wären sie auch blöd, wenn sie das so machen würden. Ja, also ich weiß nicht, wie ich mich verhalten würde, wenn 96 jetzt von Jack Daniels gekauft von wird. Apple gekauft wird. Alter, das wäre geil. 96. Das wäre geil. 50 Milliarden in eine Mannschaft stopfen. Ja. Das wäre geil. Und da würde ich halt auch hinrennen, ne? Um mir die geilen Spiele anzugucken. Aber das, also, das ist natürlich, jetzt ist da noch kein Megastar am Start, ne? Vor allen Dingen sicher auch dieser, der Top-Spieler hat sich ja verletzt, glaube ich, in der Vorbereitung, ja, ne? Dieser ja. Stürmer, den sie da aus Österreich geholt haben. Und ja, aber ey, wenn ich Leipziger wäre, würde ich da hinrennen und mir Sieg um Sieg angucken. Gut, war jetzt kein Sieg, aber ja, ich gehe mal davon aus, da werden noch die ein oder anderen Siege folgen. Also für mich ist Red Bull Leipzig Top-Aufstiegskandidat. Und ja, ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber ich weiß gar nicht, wie wir von Stuttgart auf Romeo gekommen sind. Übrigens, Romeo, ich habe es hier gerade stehen, kommt von der Jugend des FC Barcelona, hat noch einen Vertrag in London bis 2017, hat schon 4 Euroleague-Spiele gemacht. Also das ist schon ein gestandener Bursche, muss man mal jetzt wirklich sagen. Also dann stabilisiert damit sicher. Also ich sage jetzt mal was, ohne den Burschen wirklich zu kennen. Von den Stats her, würde ich sagen, ist das ein absoluter Stabilisator fürs Mittelfeld. Hm? Abwarten. Kann den Stuttgarter mit Sicherheit nicht schaden, so ein Spieler. Dani Alves, hatte ich gerade schon gesagt, Inter Mailand jetzt auch dran. Und natürlich, ist für mich schon ein bisschen unangenehm, den Namen zu nennen, auch der FC Liverpool ist an dem Spieler dran. Also, ja. Dani Alves ja auf der Abschussliste, ihr habt es ja mit Sicherheit in der Samstagsedition von 4 Ecken 2 Elfer gehört, dort habe ich das ja schon mal ein bisschen angesprochen. Dani Alves, einer meiner Lieblingsspieler beim FC Barcelona, ich gebe es zu, hat defensiv mehr als genügend Unzulänglichkeiten, gebe ich zu, aber offensiv ist der Bursche eine wahre Wonne. Ich sehe ihn so gerne bei Barcelona. Er findet da nicht so richtig die Balance zwischen Defensive und Offensive. Was kann er in der Offensive machen? Er hat, wie es Philipp Lahm perfektioniert hat. Mhm. Bei ihm hast du ja nie das Gefühl, der hampelt zu viel vorne rum, sondern der hat halt hinten immer die Bude dicht gehalten auf seiner rechten Seite. Dani Alves, ich glaube, er wird es auch nicht mehr schaffen. Ich glaube, er ist auch schon 29 Jahre alt oder sowas. Aber gut. Aber ist immer noch ein außerordentlich guter Spieler. Liverpool, weiß ich nicht. Ist da nicht dieser Glenn Johnson hinten rechts? Du, keine Ahnung. Kann ich hier wirklich jetzt nicht sagen. Den mag ich ja ganz gerne. Dann eine Geschichte. Es ist Rickys heimlicher Lieblingsspieler. Willst du ihn wirklich verraten? Ich verrate das jetzt. Das hat er bei FIFA hat er den immer sich in seine Mannschaften gekauft. Das ist sein Spieler. Und zwar rede ich von Arda Turan von Atletico Madrid. Ein unglaublich geiler Spieler. Ich finde den auch phänomenal. War auch schon bei Bayern im Gespräch vor 2 Jahren. Sowas würde ich sagen. Und jetzt ist ein weiterer Weltklasse-Club an ihm dran. Und ich glaube, es wäre ein guter Schritt für ihn. Ich fände es auch ganz cool. Manchester United würde dann einen neuen Linksoffensivspieler kriegen. Haben sie auch bitter nötig, obwohl sie ja gerade in den USA alles niedermachen. Sie hatten ja jetzt dieses Spiel vor 110.000 Leuten gegen Real Madrid. Das hat ja Manchester United auch für sich entscheiden können. Arda Turan könnte für 16 Millionen Euro wechseln und sie bieten offensichtlich, deswegen dieser recht moderate Preis, noch Shinji Kagawa obendrauf. Ach, ja. Ne? Also, wollen Sie noch ein Aal dazu? Komm, hier und noch ein Pfund Butter und noch ein Shinji Kagawa. Bumm, 16 Millionen Euro gibt's dann auch noch. Also, ich mag Arda Turan, für mich der beste türkische Nationalspieler, den es momentan gibt. Ja, Ich will den sehen. Ich will den in der Premier League sehen. Ich will den sehen. Ich finde den phänomenal. Aber auf der anderen Seite, Kagawa ziemlich auf dem absteigenden Ast. Er wurde ja wohl auch Dortmund angeboten, hatte ich vor ein paar Wochen mal gelesen. Und Kloppo hat wohl dankend abgelehnt, wie ich gehört habe. Der war nie auf dem... Ich habe das erste Spiel von Shinji Kagawa im Man United-Trikot im Stadion gesehen, live. Mhm. Roger. Vor 2 Jahren oder so, gegen Hannover 96 hier in Hannover. Weiß ich noch ganz genau, neues Trikot vorgestellt, bla bla bla. Shinji Kagawa, erstes Spiel, glaub, Rückennummer 10 oder sowas. Nee, die hatte ja Rooney. Na, hat halt die Rückennummer eine andere gehabt. Auf jeden Fall, Shinji Kagawa, da hat er schon wirklich nicht so geil gespielt. Da gibt es auch noch schöne Audioboosts von mir, wo auf einmal 96-2-0 führt. Es war auch so ein schöner Tag. Aber ich glaube, sie haben dann noch verloren, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, sie haben noch 3-2 verloren. Ja. Shinji Kagawa war nie so richtig ins Rollen gekommen. Unter David Moyes nicht, unter Ferguson nicht. Jetzt anscheinend unter Louis van Gaal auch nicht. Ja, also wenn ich Dortmund wäre, würde ich ihn nicht holen. Weil er hat sich definitiv nicht verbessert und er ist mit Sicherheit auch nicht auf dem Level, auf dem er von Dortmund nach Manchester gewechselt ist. Ich würde ihn nicht holen, aber gut. Da wird ja bald eine Spielmacherposition frei bei den Dortmundern. Ich trinke mal kurz ab, ne? Ja, ja, aber pass beim Trinken auf, denn du weißt ja, du hast Pulver genommen und nachher endet das in einer reinen Verpulverung. Richtig, wenn ich Podcast mache, nehme ich das Pulver ja nicht durch die Nase, sondern trink das. Ja, jetzt komm, hör auf, du, dafür nimmst du doch immer die Mute-Funktion. Wenn ich niesen muss nach dem Schnupfen. Nach dem Schnupfen, schön hast du das gesagt. Wie heißt denn das, wenn man guckt? Ja, ja, stimmt, ne? Ja. Wusstest du, dass fast an jedem Geldschein Koks dran ist? Ja, wusste ich. Wusste ich. Das, also da verstehe ich halt nicht an jedem Geldschein. Also wer das mit einem 5-Euro-Schein macht, der hat aber echt was verloren, oder? Ja. Ja, gut. Ja, ja, gut. Real schnappt sich Keylor Navas. Die Bayern sollen ja wohl auch schon dran gewesen sein. Rummenigge hat gesagt, für einen zweiten Torwart 10 Millionen Euro. Bisschen viel. Bisschen teuer. Aber Diego Lopez hat ja den Verein verlassen. Merkwürdigerweise. Gut. Ich verstehe da sowieso einiges nicht. Falcao, das kann ich kurz mal einwerfen, wechselt wohl zu 100% nicht zu Real Madrid. Also diese Verschwörungsgeschichte, die ja alle aufgestellt haben. In der vorletzten Saison als Falcao von Atletico Madrid zum AS Monaco gewechselt ist, zum AS Monaco gewechselt ist, um ihn da nur zu parken, ne? Weil er durfte ja nicht direkt nach Real Madrid wechseln, sondern konnte halt woanders hin wechseln und dann ein Jahr später hätte er aber dann nach Real Madrid wechseln können. Das wäre jetzt der Fall gewesen, wenn er jetzt kommen würde. Ist aber nicht der Fall. Der Trainer von Monaco hat gesagt, nö, bleibt. Oder wird zumindest nicht nach Madrid wechseln, aber er sieht wohl stark danach aus, dass er bleibt. Würde 60 Millionen Euro kosten. Ich würde ihn nicht holen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auf diesem Sport Digital ein bisschen PSG geguckt in der vergangenen Saison und mich hat er da nicht so richtig abgeholt. Natürlich, der hat eine Bombenausstrahlung, aber auch schon was älter, der Bursche, ne? Ich glaube auch schon so 27, 28. Mhm. Was natürlich dieses Zeitfenster des Weltklasse-Fußballers, finde ich, das streckt sich ja auch aktuell, weil die Spieler immer fitter werden. Ja, und die Trainingsmethoden besser werden. Ja. Das muss man immer dazu sagen, ne? Also, wenn man das überlegt, wie das früher gemacht worden ist, da wurde dann halt der gute Medizinball rausgeholt und hin und her geworfen. Ja, ja, ja. Dass da irgendwann die Gelenke nachgeben und so weiter, ist klar. Aber trotzdem, das gute Fußballeralter oder das, wo ein Fußballer richtig gut sein muss, um auch lange gut spielen zu können, ist halt Anfang 20. Ja, stimmt. Das Alter, in dem du auf dich aufmerksam machen musst, ist hat sich nach vorne gezogen. Mhm. Um die 20 würde ich sagen, wenn du da nicht so richtig auf dem Radar bist, dann wird es auch relativ schwer. Nicht so wie Miro Klose, der ja, glaube ich, erst mit 22 Profi oder mit 21 Profi geworden ist. Und siehe Franck Ribéry ist jetzt 30 und wenn man jetzt die Rückrunde der letzten Saison ein bisschen ausklammert, der beste Ribéry, den wir jemals hatten in München. So, weißt du? Nimm doch Robben, der sich einfach immer besser entwickelt hat ja. und meiner Meinung nach jetzt besser ist, als er je war. Und auch einfach abgeklärter ist, als er je war. Also natürlich bleibt er dieser Typ, dieser grundüberhebliche Typ, aber er hat auch jedes Recht dazu. Und naja, an sich, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir Tore angucke, wenn ich Bock habe, auf YouTube mir Tore anzugucken, dann ist immer das Robben-Tor da, dieses Volley-Schuss-Tor. Mit der Ecke von Real. Genau, von mit diesem unglaublich tollen Jubel seinerseits und so. Ist immer dabei und das ist eine stetige Entwicklung von Robben gewesen, der natürlich durch Verletzungen und so weiter zurückgeworfen wurde, aber in, sagen wir mal, in den letzten 18 Monaten mindestens die Form seines Lebens erreicht hat. Ja, und das meine ich halt, um auf dich aufmerksam zu machen, dieser Zyklus wird nach vorne gezogen und dieser Zyklus, um auf der absoluten Weltklasse zu spielen, der wird länger. Ja. So, weißt du, hat man ja mal gedacht, ja, so 29, 28, 29, da ist dein Peak. Scheint nicht mehr so. Du scheinst Lampard, bis 30, ne? 31 Lampard. So zu sein jetzt, ne? Ist ja auch ganz schön, so haben wir halt von unseren Topstars länger was von. Ja, eben. Siehe Klose. Nimm ich. Siehe Stranzel. Stranzel, du sagst es. Immer noch ein Defensivbollwerk bei euch. Immer ja, noch. Aber gesetzt wieder. Ne? Also da ist gar keine Diskussion. Er ist im Moment verletzt, aber gesetzt. Und das mit Mitte 30. Und dass er schon vor 2 Jahren aufhören wollte, um seine Kfz-Werkstatt weiter nach vorne zu führen. Okay. Ne? Was ja wirklich sein größtes Hobby ist. Der hat wirklich eine Kfz-Werkstatt, wo gemeinsame Bekannte sozusagen auch mit oft telefonieren. Kruse. Nein, nicht Kruse. Aber der Glugi, der telefoniert mit der Werkstatt oft. Hat der, ob der Kruse da, ob der einen Meinst du, hat der da die Klebefolie gekauft? Nee, das war ja schon vorher der Fall. Aber Stranzel ist nicht so überzeugt von der Klebefolie, das kann ich sagen. Also nicht der einzigste, glaube ich. Nö, das nicht. Ich auch nicht, aber. Aber es ist natürlich ein überragender Spieler, ist natürlich klar. Ist nicht nur Fußballer, er ist auch Pokerspieler. Pokerspieler, überragender Fußballer, sympathischer Mensch, Rhetoriker vor dem Herrn, mit Sicherheit einer der abgeklärtesten Spieler, die es im 16er gibt. Torgefährlich sowieso, dribbelstark, kopfballstark, zweikampfstark, unfassbar kompletter Spieler. Wir müssen diese Sendung jetzt leider beenden, denn jetzt dreht Chris durch. Das sind Meinungen, die er so eigentlich nie kundtun würde, ohne sich danach entweder zu übergeben oder zu lachen. Darum ist hier Gefahr in Vollzug, glaube ich. Was ist denn los? Verzug, ja. Im Vollzug? Ja, irgendwo im Zug halt. Gefahr im Strafvollzug. Ja. Oh, jetzt lese ich's auch. Eieieiei. Achel Di Maria zu Bayern München. Gibt es eigentlich einen Minusprozentwert? Ich glaube, da ist genau das gleiche Gerücht wie dieses Gerücht, was eben aufgepoppt ist, dass der FC Barcelona seine Fühler nach Boateng ausgestreckt hat. Max Kruse? Nee, Boateng. Ah, na gut, das ist ja realistischer. Nach welchem Boateng? Ja, nach eurem Boateng. Den kriegt keiner. Den kriegt keiner. Also wenn der Boateng geht, was spende ich einen Fünfer? Da sage ich, Jerome, Junge, willst du mich verarschen? Bleib! Ich spende dir einen Fünfer. Also, das muss ich jetzt mal kurz sagen. Auf unseren Jerome, auch mit diesem Vornamen, bin ich so unglaublich stolz auf diesen Spieler, wie du auf deinen Stranzel. Das kann ich aber jetzt mal hier so sagen. Ich stehe jetzt zu 100% hinter Jerome Boateng. Für mich könnt ihr jetzt gerne chris@firken211.de eine E-Mail schicken. Für mich, Botsch, ich möchte bitte keine Häme, beste Spieler im WM-Finale. Warum soll ich dir da Häme geben? Für mich der beste Spieler im WM-Finale. Ich sehe ja Schweinsteiger da vorne, aber das vielleicht auch, weil er einfach so auf und gekämpft hat. Aber mit Sicherheit, dann kommt schon Boateng, da hast du schon nicht so Unrecht mit. Gut, um das jetzt nochmal kurz meinen Markout-Moment zu erläutern, dass FC Bayern München wohl an Angel Di Maria interessiert sein soll. Es ist ja nicht so, als wenn Sammer schon vor 1,5 Wochen gesagt hätte, dass man höchstens, also dass man möchte definitiv noch was auf der Torwartposition machen. Da möchte man nochmal einen guten zweiten Keeper holen, wobei Tom Starke ja gegen Chivas phänomenal gehalten hat. Ich hab's gesehen, Sport 1 US, the place to be. phänomenal in der 88., 87. Minute sowas gehalten hat. War wirklich großartig. Aber jetzt ist man wohl an Artur Buruc, dem polnischen Nationaltorhüter, interessiert sein, der Southampton? Hm. Nee, Tottenham? Hm. In England spielt. Hätte ich mal gleich England gesagt, hätte ich mir jetzt diese Blöße erspart. Genau, fände ich ganz gut. Ich mag den Burschen. Guter Torwart sowieso. Und es sieht wohl stark danach aus, dass Pep Guardiola, wie er es auch in Barcelona damals schon gemacht hat, öfters mal Manu eine Verschnaufpause geben möchte oder seinem Stammkeeper. Ja, es ist ja auch absolut realistisch, weil es ist ja jede Saison so, dass die Spieler und besonders dann eben der Torhüter auf der Position, wo er immer gesetzt ist, ja unendlich viele Spiele machen. Und es ist ja nicht erst seit gestern so, zum Beispiel bei Real und so weiter, dass es da halt Torhüter für Bundesliga beziehungsweise für Liga und Champions League gibt. So weit wird es nicht gehen, glaube ich, bei Bayern München. Allerdings ist es ja auch so, dass man gegebenenfalls auch mal einem Torhüter dann einfach mal eine Woche Pause gönnen kann. Und dafür braucht man dann als FC Bayern München natürlich adäquaten, nicht vergleichbaren, aber adäquaten Ersatz. Ja, also das ist wirklich einmalig, was da in Madrid passiert ist, dass Casillas wirklich nur Copa del Rey und Champions League gespielt hat. Die beiden auch gewonnen hat. Diego Lopez war der Liga-Keeper, verkackt. Knapp verkackt, aber verkackt. Fand ich ganz schön, weil ich mag ja Casillas. Ist für mich ja ein reiner Sympath. Ein reiner Sympath. In die Jahre gekommen, aber ein Sympath. Und ja, der hat ja jetzt das Duell mit Keylor Navas. Wie gesagt, Bayern war auch schon dran. Er hat eine grandiose WM gespielt für Costa Rica. Finde ich höchst interessant, das Ding. Sowieso, was mit Real Madrid in der kommenden Saison passiert, das habe ich in der letzten Ausgabe schon gesagt, dass das der beste Kader ist, den ich mir vorstellen kann. Also das ist wirklich absolut Weltklasse. James Rodriguez, Toni Kroos, Keylor Navas, das waren sie eigentlich schon. Das waren sie schon. Das ist auch geil. Das waren die Neuzugänge. Um das jetzt mal so aus dem Kopf zu sagen, vielleicht war da auch noch der ein oder andere unbekanntere Spieler noch mit dazu. Aber das sind so die Top-Transfers, die drei, die gekommen sind. Keylor Navas, phänomenaler Torwart, finde ich wirklich super. Wird sich da dann wohl einreihen, wird die Position von Diego Lopez übernehmen. Und Falcao wird nicht kommen. Ja, ich bin ja ein Fan von Jesse. Habe ich ja schon öfters gesagt, der hat sich ja am Knie verletzt. In der Rückrunde letzten Saison. Ich würde ehrlich gesagt auf den Typen bauen. Als zweiten Neuner hinter Benzema, der ja auch eine starke WM gespielt hat, der immer getrieben wirkt. Karim Benzema, das habe ich mit Ricky schon mal in irgendeiner WM-Ausgabe bequatscht. Ich glaube, das war der Podcast zu Deutschland gegen Frankreich. Benzema, ein Weltklasse-Stürmer für mich, ohne Frage. Aber er wirkt nie so richtig gewertschätzt in Madrid. Mhm, ja. Ich habe immer das Gefühl, ja, Alter, der muss jetzt ein Tor schießen. Wenn er mal zwei, drei Spiele nicht trifft, dann ist da gleich der Perez, sitzt ihn im Nacken und sagt, Junge, schieß mal lieber langsam Tor, sonst bist du hier weg. Also, wenn ich Benzema wäre, würde ich mal langsam mir einen anderen Verein suchen. Andererseits, es kann ja nicht besser werden, so. Ja, natürlich. Ne? Aber gut, also Falcao kommt nicht. Sie planen da wohl mit Benzema als unangefochtene Nummer 1 auf der 9. Und Jesse dann dahinter. Ich mag den, habe ich ja gerade schon mal erwähnt, sehr, sehr gerne. Isco wird wohl auch bleiben bei Madrid. Und ansonsten Iaramendi gibt man wohl noch ein Jahr Chance. Der einer der Spieler mit dem größten Wertverlust im europäischen Fußball. Muss man auch mal sagen. Und ja, Sami Khedira, dieses Gerücht, um es jetzt mal so zu nennen, dass der nächstes Jahr in München spielt, scheint wohl doch mehr Gehalt zu haben, als man denkt. Aber dieses Jahr wird er wohl nicht kommen. Also die Bayern scheinen wohl schon für die nächste Saison stark zu planen mit Sami Khedira und Marco Reus. Aber das müssen wir dann mal sehen, wenn es soweit ist. Wundert mich halt nur, dass man für Toni Kroos keinen Ersatz holt. Nicht wahr? Das ja, sieht es sieht wirklich danach aus, dass man sich vielleicht auch auf den Spieler dann auch eingestellt hat und dann einfach sagt, dieses Jahr überbrücken wir sozusagen auch mit dem Material, was wir zur Verfügung haben. Naja, es ist schon Ist halt traurig mit was für einer Truppe, die dann da rumkicken müssen, ne? Ja, ist schon schlimm für die armen Bayern, ja. Tja, ja, ja, ja. Da musst du halt einen Spieler abgeben, dann kannst du dir nichts Neues holen, wenn man. Ja, da muss man schon so einen Lewandowski ablösefrei holen. Ja, ja, eben. Man kann es halt nicht anders mehr. Es geht nicht mehr anders. Hast du noch einen Satz zum Telekom Cup? Ja. Abschaffen. Du, da rennst du mir offene Türen ein. Mach doch. Nein, ich freue mich ja immer, wenn dadurch, dass Gladbach in den letzten Jahren auch halt teilgenommen hat daran, dass ich Gladbach zu so einem frühen Zeitpunkt sehen kann. Aber es ist doch wirklich irgendwo so ein Quatschcup. Alleine wie der dargestellt wird. Ach immer nee. Als dieses Superturnier und so weiter. Ja, was man dazu sagen kann, mir ist halt da aufgefallen, A, dass mir verschiedene Spieler bei Gladbach ganz gut gefallen haben. Hahn und so weiter hat mir gut gefallen. Aber B, natürlich ist mir da aufgefallen, wie sehr und wie gut Lewandowski schon beim FC Bayern funktioniert. Das ist schon ein bisschen erschreckend und lässt mich vermuten, dass er in der nächsten Saison sicherlich mehr als 1-2 Tore schießen wird. Gut. Da nehme ich dich beim Wort. Das kannst du auch. Dabei kannst du mich beim Wort nehmen. Ich wette sogar, dass Lewandowski mehr als 1-2 Tore schießen wird. Jetzt holt er sich morgen Kreuzbandriss oder so. Ich weiß. Oh, das wäre übel. Da müssen wir aber echt nochmal was machen. Ja. Yeah. Also nichts gegen Pizarro, aber dann haben wir echt nur noch Pizarro. Und oh, Müller. Oh nee, schon okay. Schon. Ja, man vergisst halt die Weltmeister, die noch kommen. Ne? Und bei Bayern sind es ja 8. 7. 8 sogar. Ja. Ja. Okay. Ja, mit 8. Oder? Ich hatte jetzt 7 im Kopf. Nee, 7 Weltmeister, 8 Spieler, die noch fehlen. Ja. Mit Ayen. Mhm. Ja, ich bin auch überrascht, dass ich bin geneigt, Levi zu sagen. Es ist ja ähnlich, ich habe die Geschichte bestimmt schon mal erzählt, es ist ja ähnlich wie Christian Ziege, als er zu Gladbach wechselte. Denn mein Vater bezeichnete Christian Ziege vorausschauend auf dich wahrscheinlich immer als den doofen Ziege. Ja, richtig. Und als er dann in Gladbach tätig war, war es dann unser Christian. Und, ja. Ne? Ja, aber so ist es doch, ey. Ja, und jetzt ist es halt der Levi und halt dann der Marco. Ja. Und ja, ich kann mich auch noch an Vogt in Gladbach erinnern, der ja wirklich ein Urkölner war, den ich aber dann auch sehr gefeiert habe, aufgrund seiner Art und Weise Fußball zu spielen, was mir in der Zweitligasaison sehr gut gefallen hat. Und ja, man wechselt natürlich da sein Fähnchen nach dem Wind. Das ja. Ist ganz klar, weil man ja bei seinem Verein bleibt. Allerdings würde ich sagen, was Funktionäre angeht, würde ich mein Fähnchen da nicht wechseln. Ich möchte Matthias Sammer nie in Funktion und werde es auch nie bei Borussia Mönchengladbach sein. Ja, das... Ich habe es ja relativiert, da gibt es ja gar nichts zu sagen. Briggs plant nächste Attacke auf Klitschko. Hm. Ja, es hat Ricky ja ganz toll getwittert, ne? Diese Attacke in dem Restaurant. Ja, ich weiß nicht, ob das so, also diese ganze Sportart Boxen. Ja, die ist ganz schön lame. Ich bin sehr großer Kampfsportfan, immer gewesen und habe überall mal reingeguckt und so weiter und werde natürlich jetzt in die Welt von MMA durchs MMA Radio auch sehr toll reingeführt und kenne mich dadurch ein bisschen besser aus, dass man ich da erst, jede, ja gut, aber ich bin ja der totale Amateur. Aber wenn es ums Boxen geht, auch wenn man da hier natürlich einen Fußball-Podcast hat, da muss man einfach mal sagen, also Boxen ist wirklich langweilig. Und ich muss mich da noch erinnern, als ich noch jünger war und ich glaube, Henry Maske hat zu der Zeit geboxt, als ich ja. noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe. Habe ich auch jeden Kampf gesehen mit meinen Eltern, ja klar. Also selbst da habe ich ja schon gedacht, also was ist das für ein Scheiß? Und ja, da hat ja die, das, da war ja die Magic drumrum, so die Streak. Ja, ja, gut, aber dann, so. Also, wenn man sich als Boxer, als Gentleman bezeichnet, ja, dann ist das genauso, als wenn man sich als Pornodarsteller Schlaffi McSchlaff nennen würde. Ja, siehst du doch bei Anthony Pettis, der nennt sich ja, glaube ich, auch der, ich sag's jetzt nicht, möchte Ricky da nicht zu nahe treten, dass er auch. Sagen, also das könnte gefährlich werden, ne? Du kannst ja alles beleidigen, aber ich glaube nicht Anthony Pettis. Den Pretty, ne? Nee, ich bin da auch überhaupt nicht homophob. Was sagst du, dann gehe ich zu Frank Lampard, dass der jetzt ja, in den City wechselt. Frank Lampard scheint seinen 14. Frühling erreicht zu haben. Und Ja, aber ich bin ja großer Fan von solchen Aktionen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stehe da total drauf, wenn so richtig, also so, das hört sich immer so komisch an, wenn ich von alten Spielern rede, weil langsam bin ich ja im gleichen Alter wie diese Spieler. Ist das? Und aber ich find's immer cool, wenn so ein Spieler nochmal einen Verein wechselt, der ewig mit einem anderen Spieler zusammen assoziiert wurde. Mhm. Und fand zum Beispiel solche Wechsel von Raul zu Schalke und ja. so weiter, fand ich einsame Spitze. Ich war auch Riesenfan, als damals Schwanne Elber nach Gladbach kam. Und aber ich find's eine richtig geile Geschichte, besonders weil es natürlich auch irgendwo ein Schlag ins Gesicht für die Amerikaner ist. Andererseits ist es für ihn natürlich nochmal die Chance, sich auf großer Bühne zu beweisen, ob er das tun wird. Ist schwierig, aber ich traue dem Alten, und jetzt müssten wir was piepsen, wenn ich es aussprechen würde, darum sage ich es nicht, dem Alten Piep halt noch einiges zu, auch bei Man City. Ja, ja, ich glaube, eine reine Ergänzungsgeschichte, dass der da... Ja, so ein Hau-Ding da drin ja, zu haben. Alter, ja. Das ist richtig geil für ein Team. Ja. Ja, und ich bin auch immer der Meinung, dass so ein Mensch in dem Alter und mit dem Erfahrungsschatz und vielleicht auch der Erfolgsgeschichte, die bei sowas natürlich auch immer wichtig ist. Du kannst da von mir aus, du kannst ja nicht da in, weiß ich nicht, wo ich gestern drüber nachgedacht habe, einen Dominik Strohengel hinstellen. Wie ich auf Dominik Strohengel gekommen bin, ist, der spielt ja jetzt bei Darmstadt, glaube ich. Und Dominik Strohengel hatte ich schon bei Anstoß 3 von 2000. Echt? Hat der schon gespielt. Ach! Und darum denke ich dann immer, das ist natürlich nicht so eine Kategorie, die ich eben beschrieben habe, aber ein Frank Lampard und auch andere Spieler, die vielleicht Mitte 30, vielleicht sogar schon weit über Mitte 30 sind, 38 oder so, dass sie nochmal zu einem großen Verein kommen und dann vielleicht nochmal 2 Spiele machen, da bin ich riesen Fan von. Finde ich cool. Ja, ja, warum nicht? Warum nicht? Natürlich damit Yaya Touré, einen der besten Sechser der Premier League vor sich, aber finde ich auch cool. Finde ich ein cooler Move, vor allen Dingen dann doch nicht zu Red Bull New York zu gehen. Übrigens, der Typ, über den wir, der mir nicht eingefallen ist, bei den Hamburgern, der heute sein Debüt gefeiert hat, das ist der Herr Berami. Mhm, mhm. Und auch das ist dieser Ablondete ist das, ne? Ja, auch von Neapel. Und soll wohl ein guter sein. Soll ja, versuchentechnisch hat aber einiges noch nachzuholen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Dann gibt es höchstens noch zu sagen, dass Jackson Martinez doch in Porto bleibt. Der war ja auch bei jedem Top-Club im Gespräch. Und der ist eigentlich schon seit Jahren, rechnet man ja, dass der Porto verlassen wird. Das ist jetzt wohl nicht der Fall. Na, der war ja mit James Rodriguez, war der ja mit das Geilste, was du in der Offensive haben konntest. Hat Porto ja beide Spieler irgendwie so hochgezüchtet. Rodriguez, wissen wir ja jetzt, wo der ist. Jax Martinez bleibt wohl noch ein Jährchen. Ansonsten werde ich hier mal durchklicken. Hannover 96 heißt auf Koray Günther. Das ist doch der vom BVB, ne? Der junge Bursche. Ich glaube schon, ja. Vermahlen lädt Vertrag bei Arsenal ab. Also da sieht es wohl wirklich danach aus, dass der zu Man United geht. Da muss auch mal langsam ein fixer Transfer ankommen bei Man United. Weil man liest immer nur, Cuadrado kommt, was hatte ich da, Arda Turan hatte ich, kommt, aber irgendwie so richtig wechselt da keiner. Gut, die Glaciers haben ja richtig Euros bereitgestellt und ja, Man United muss was machen, spielen ja nicht international, was ein Knaller ist. Natürlich auch ein großes Problem, ne? Weil wer will schon nur Premier League spielen, welcher Topspieler? Tja. Ansonsten, die schönste Nachricht wahrscheinlich des Tages in Hinsicht zur Nationalmannschaft ist, dass Ilkay Gündoğan wieder mit dem Ball trainiert. Ja, er hat Ball zugeworfen bekommen. Einen Ball zugeworfen bekommen und für mich ein Weltklasse-Spieler, Ilkay Gündoğan, und auch schon ewig und 3 Tage verletzt. Rückenprobleme, ne? Weiß man ja nicht so richtig, was da los war. Ansonsten, ja, hast du noch irgendeine Geschichte? Ich habe hier, eins habe ich hier. Ich habe natürlich noch die typische Gladbach-Geschichte, die ich natürlich noch reinbringen kann. Und zwar sieht es da so aus, dass Gladbach auf der Stürmersuche fündig geworden ist. Und laut verschiedenen Medien auch schon Jorge Benitez verpflichtet hat. Ja. Den Club kann ich nicht aussprechen, aber er hat in der letzten Saison wohl 17 Tore geschossen und hat auch schon sein Länderspieldebüt für Paraguay feiern dürfen. Also da kommt einiges auf die Fans von Borussia zu. Nein, im Ernst, 3 Millionen soll der Junge kosten. Sind wir mal gespannt, was er bringen würde, wenn er kommt. Aber bevor das auf borussia.de nicht geschrieben ist, ist bei Gladbach halt auch kein Transfer sicher. Pablo Osvaldo, gibt's auch immer wieder was Neues. Philipp Wollscheid. Ja, das mit Koray Günther. Sieht wohl, das ist ein Innenverteidiger, lese ich gerade. Der spielt jetzt bei Galatasaray Istanbul. Okay. Passt so ein bisschen ins Beuteschema von Taifun. Goran Pandev, den kann ich auch nicht mehr sehen. Anthony Modest, da war ja auch, was war denn da? Der war zum Medizincheck in Russland bei Lokomotive Moskau und ist dann wohl wieder abgereist. Okay. Und hat gesagt, bleib doch in Hoffenheim. So, aber auch ein. Kann man mal machen. Shinji Kagawa, der E-Mail hat berichtet, dass man ihn ja, also so nach Atletico. Keylor Navas haben wir, dann diesen Typen hier, dann das Ding mit Angel Di Maria. Also die Ablöse schwankt von 80 bis 60 Millionen, bis 65 Millionen Euro. Paris Saint-Germain soll wohl laut El Confidencial bereit sein, 75 Millionen Euro zu zahlen. Und ich glaube, das wäre auch ein Verein, wo der hingehen kann. Also nach München macht es einfach überhaupt keinen Sinn. Ja. Vor allen Dingen, weil jetzt auch noch Shaqiri bleibt, ist auf den Flügeln alles gut. Daniel Aga, das hatten wir. Mustafi, nö, sonst ist alles ruhig. Ich glaube, bevor wir hier noch mehr Zeit verplempern, Wilfried Zaha. Müssen uns ja noch ein paar Themen für die nächste Ausgabe aufschreiben. Ja, ich glaube, da kommt noch was. In der Zeit kommt da noch was. João Miranda. Und für alles Weitere muss man ja einfach nur @4ecken12 auf Twitter folgen. Da ist ja so alles aktuell. Alles. Ist ja immer alles aktuell. Also ich habe ja manchmal das Gefühl, da ist ein Bot unterwegs. Ne? Mhm. Aber der Bot bist ja du. Ne? Ich bin ein Bot. Ich bin... Du bist Chris Bot. Ich bin die Borg. Du bist die Borg. Ich bin die Borg. Siehst auch ähnlich aus wie die Borg-Königin. Du wirst ja auch morgens so zusammengesetzt wie in Nemesis. Ne? Ja, also, ja. Das stimmt. Ich stelle mir das hier nochmal F5. Nein! Also, jetzt haben wir genug Zeit geschindet. 8:30. Keine News mehr, keine Wechsel. Pandev zum SSC, meinetwegen. Kann er gerne machen. Von mir bekommt er das Grün, ne Licht. Das ist okay. Ich gebe auch den Daumen hoch dafür. Der Daumen hoch für Goran Pandev. Da hätten wir das auch nochmal. Schön, das freut mich. Ja, das wär's. 95. Ausgabe im Kastenpotsch. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Worauf eigentlich? Dass er im Kasten ist. Ach so, ja, darauf freue ich mich auch. Gut, dann werde ich die jetzt mal online stellen. Oh, das ist schön. Ja? Da freuen sich die anderen bestimmt auch. Bitte. Und ja, wir hören uns dann, wir sind noch 4 Wochen Transferfenster offen, ne? Noch genau 4 Wochen. Da werden wir sicher noch 1-2 Ausgaben hin. Ich denke mal auch. Und dann vielleicht wieder mit Wiki, wer weiß. Ja, mit Sicherheit. Aber du merkst schon, dieser Sommer ist ein bisschen ruhiger. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass der Zeitfaktor diesen Sommer eine größere Rolle spielt, einerseits auf deiner als auch auf meiner Seite. Ja, aber so richtig transfermäßig fliegen mir die Sachen nicht um die Ohren, habe ich das Gefühl. Vielleicht kommt's ja noch, wer weiß. Vielleicht kommt's ja noch, ja. Vielleicht kommt es noch. Botsch, ich bedanke mich recht herzlich. Dito, vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen angenehmen Montagabend. Ja. Bis dann. Ich. Ja.